Vor 80 Jahren, also in der Zeit des antijapanischen revolutionären Kampfes, wurde in Myeongjang, China, das Schauspiel Ein Meer von Blut unter Leitung von Genossen Kim Il-sung uraufgeführt. Aus diesem Anlass fand am 17. August im Großtheater Pyongyang ein Symposium über die eigenschöpferische Literatur- und Kunstideen statt. Daran beteiligten sich der stellvertretende Vorsitzende des ZK der Partei der Arbeit Koreas Kim Ginam und die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Kunstschaffenden, Künstler, Journalisten, Redakteure, Lehrer, Forscher und Studenten der Wissenschafts- und Bildungsinstitutionen. Auf dem Symposium betonten der Referent und Redner Folgendes. Genosse Kim Il-sung habe im August zu C25-1936 in Myeongjang im chinesischen Kreis Fusong persönlich das Schauspiel Ein Meer von Blut geleitet. Die Aufführung dieses Schauspiels habe den Koreanern die Wahrheit erklärt, dass nur der Kampf ein Weg zum Überleben sei und sie zum heiligen Kampf für die Befreiung des Vaterlandes aufgerüttelt. Darin liege die historische Bedeutung. Genosse Kim Jong-il habe die Arbeit für die Arrangierung der unvergänglichen klassischen Werke in verschiedenen Formen der Literatur und Kunst klug angeleitet und dadurch ein schönes Beispiel für die eigenschöpferische Literatur und Kunst gegeben.